uns heute ist Astrid Veronik. Danke, dass Sie gekommen sind von Graz nach Wien. Sehr gerne. Veronik ist richtig ausgesprochen. Mhm. Woher kommt der Name? Ich glaube, er kommt aus dem Slowenischen. Ah, okay. Mhm. Ja, Sie sind Astrophysikerin. Ja, genau. Schwerpunkt Sonne. Richtig. Schwerpunkt ist nämlich gut. Ich glaube, was nämlich bei der Sonne wirklich oft vergessen wird, also jeder wird sofort sagen, hell und heiß und Kernfusion, mhm, ist eigentlich die Schwerkraft. Weil wenn es die Sonne nicht gäbe, würden unsere Planeten kunterbunt durcheinander fliegen, aber sicher nicht zusammenhalten und um irgendetwas kreisen. Das wird eigentlich, wird das bei Ihnen auch immer wieder mal besprochen, die Schwerkraft? Es wird eigentlich selten besprochen, aber Sie haben ganz recht. Also die Sonne ist quasi das Zentralgestirn, unser Zentralstern, der wirklich durch seine Schwerkraft das ganze Sonnensystem zusammenhält und die Planeten auf die Bahnen bringt. Aber das nimmt man einmal so hin dann, weil das Uhrwerk läuft und so gesehen muss man sich auch nicht mehr drum kümmern. Genau. Ja, was machen Sie denn mit der Sonne? Was interessiert uns eigentlich oder was interessiert uns Menschen, uns Astrophysikerinnen und Astrophysiker, die Sonne? Ja, das Spannende der Sonne ist meines Erachtens, dass sie ein an sich ganz gewöhnlicher Stern ist. Also oft ist einem das gar nicht so bewusst, dass die Sonne so wie die Fixsterne am Himmel halt auch ein Stern ist. Aber wir halt viel mehr Detail bei der Sonne sehen können, dadurch, dass sie uns so nahe ist. Und das macht es für die Astrophysik schon sehr spannend, weil man einfach im Detail Sterne studieren kann, am Beispiel der Sonne, und dieses Wissen dann auch auf andere Sterne übertragen kann. Da sieht man zum Beispiel, dass die Sonnenoberfläche so granular ist und nicht gleichmäßig. Es kriselt ein bisschen. Genau. Wissen Sie das, was das ist? Ja, Sie haben den Namen schon genannt, das heißt auch Granulation. Genau, das ist eigentlich ein bisschen wie einem Kochtopf, wenn Sie das Wasser erwärmen, dass es einfach zum Blubbern beginnt, dadurch, dass von unten heiß wird, die Gasblasen quasi dann sich bilden, aufsteigen, abkühlen und wieder absinken. Und das Gleiche beobachten wir auch auf der Sonne, das ist richtig. Und das hat eine bestimmte Größe, die ist, ja, jetzt sage ich nicht Gott gegeben, aber die ist von den physikalischen Umständen gegeben. Also sie könnten ja auch großkriselig sein. Es ist kleingriselig. Also der Großteil, den wir sehen direkt, der ist kleingriselig. Wobei auf der Sonne kleingriselig, das sind dann ungefähr 1000 Kilometer. Mhm. Also nicht so klein, wenn man es mit der Erde vergleicht. Es gibt aber auch größere Skalen. Es gibt auch größere Skalen auf der Sonne, wo man solche Strömungen, Konvektionsströmungen beobachtet von mehreren 10.000 Kilometern. Die kann man aber nicht direkt mit dem Auge sehen. Da muss man quasi Geschwindigkeitsbilder von der Sonne aufnehmen. Da kann man die auch beobachten. Und ist es sowas Ähnliches, wie wenn ich Grießkoch koche und das brodelt und blubbert und brodelt? Das Phänomen ist an sich ganz das Gleiche, genau. Konvektionsströmung. Das ist Konvektionsströmung. Wir erhitzen etwas von unten, auch in der Sonne ist es innen heißer, dadurch dehnt sich das aus. Wenn sich das ausdehnt, hat es eine geringere Dichte und kann nach oben steigen. Und wenn der Prozess einigermaßen konstant ist, dann steigt es weiter nach oben, bis es langsam wieder abkühlt und dann wieder nach unten sinkt. Und dadurch kann ich eigentlich Ströme haben, die also Bewegungen von innen nach außen auf der Sonne, die wir dann letztlich Energie von innen nach außen auch transportieren. Diese Gleichgewichte sind bei der Sonne sehr wichtig. Strahlungsgleichgewicht, was nach außen drängt, versus Schwerkraft, was nach innen drängt. Genau. Wir haben an sich, also sagen Sie ganz richtig, ein Gleichgewicht. Wir haben zwei gegenläufige Kräfte. Die Sonne ist enorm schwer. Das heißt, die Gravitationskraft, die versucht, alles nach innen zusammenzudrücken. Dem muss irgendetwas entgegenhalten, sonst wird sie einfach immer weiter nach innen zusammenfallen. Und was dem entgegenhält, ist die Energieerzeugung im Inneren. Also wir erzeugen durch diese enorme Gravitationskraft so hohe Temperaturen und Drücke und Dichten im Sonneninneren, dass es zur Kernfusion kommt. Also wir haben da quasi Wasserstoffatome, die miteinander verschmelzen und dadurch Energie freisetzen. Und dadurch wird es im Inneren der Sonne enorm heiß. Wir haben ungefähr 15 Millionen Grad Kelvin. Und dadurch erzeugen wir eine enorme Strahlung, die jetzt wieder einen Druck, einen Gasdruck nach außen erzeugt. Und beides ist schön im Gleichgewicht. Und das ist, wo wenn wir Sterne beobachten, die im Großteil ihrer Lebensphase sich befinden, haben die so ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Kräften. Und dieser Strahlungsdruck, was ist das genau? Warum will das nach außen und nicht nach innen? Genau. Also in dem Fall ist es der Gasdruck. Eigentlich, dass wenn sie einfach Atome haben, mhm, die sich schnell bewegen, mhm, dann stoßen sie aneinander. Ich kann wieder das Beispiel bringen, wie den Kochtopf, wenn er zum Blubbern beginnt und dann der Deckel quasi sich nach oben bewegt und zu wackeln beginnt, weil mir einfach einen großen Druck erzeugt. Und das drängt dann automatisch nach außen und nicht noch druckerhöhend nach innen. Genau, das drängt dorthin, wohin es geht. Nach alle Richtungen, aber letztlich nach außen, dadurch, dass es innen stärker ist, gibt sich eine Gesamtwirkung nach außen. Und da gibt es ja auch so Geschichten, dass man Atome nicht beliebig zusammenpressen kann. Irgendwie ein Elektron braucht halt einmal eine bestimmte Distanz zum Atomkern. Und würde das machbar sein, dass das zusammengepresst wird, dann wäre es eh eine andere Art von Materie, die daraus entsteht. Das wird später mal passieren bei der Sonne, wenn sie quasi ihren inneren Brennstoff aufgebraucht hat und dann sich zu einem roten Riesen entwickelt, wo die äußere Hülle sich ausdehnt und auch abgestoßen wird und der innere Kern sich zu einem weißen Zwerg entwickelt. Und dort entwickelt sich eine Materie, die wir als entartete Materie bezeichnen, wo wir dann wirklich die Atome so eng zusammengepresst haben, dass aufgrund dieser engen Distanzen sich ein neuer Druck, dieser Entartungsdruck herausbildet, der dann bewirkt, dass das Ganze nicht noch weiter kollabiert. Und wenn es noch weiter wäre, dann wäre, dass sich die Protonen und Elektronen zu Neutronen verbinden. Es wäre ein Neutronenstern, ist nicht der Fall, ist nicht zu erwarten. Das wissen Sie schon. Das ist bei der Sonne nicht zu erwarten, weil sie dazu nicht schwer genug ist. Also bei den Sternen hängt die ganze Entwicklung der Sterne hängt einzig von ihrer Masse ab. Desto größer die Masse, desto stärker die Gravitationskraft, desto höher die Temperatur im Inneren und desto stärker kann ich Energie erzeugen. Weswegen auch Sterne, die größere Masse haben, eine viel kürzere Lebensdauer haben, was aufs Erste vielleicht unlogisch klingt, weil sie eigentlich mehr Massevorrat haben, aber sie verbrauchen auch so viel schneller und strahlen auch so viel mehr Energie ab, dass sie eine kürzere Lebensdauer haben. Und nur die massereichsten werden dann letztlich zu Neutronensternen auch. Kann die Sonne eigentlich oder könnte die Sonne eigentlich explodieren? Unsere Sonne wird ziemlich sicher nicht explodieren. Aber es gibt wieder, wenn sie eben sehr massereiche Sterne haben, die können die in einer quasi Supernova-Explosion enden, wo ich dann letzte Prozesse habe, dass wirklich in kurzer Zeit so viel Energie erzeugt wird, dass es zu einer Explosion kommt. Bei der Sonne wird es langsam ablaufen, wie gesagt, wird sich langsam aufblähen, wird 100-mal so groß werden, wie es jetzt ist, die Hülle langsam abstoßen und der innere Kern wird zum weißen Zwerg. In dem Sinne erwarten wir bei der Sonne keine Explosion. Wann wird denn das sein, dass es so weit ist? Das wird in ungefähr 5 Milliarden Jahren sein. Wer an die Wiedergeburt glaubt, kann sich schon überlegen, was er da macht. Nach 5 Milliarden Jahren, ja genau. Und wo er da ist. Richtig. Ja, wer weiß, also mischt sich alles neu. Ich glaube, dass auch deswegen der Dalai Lama immer sehr interessiert ist an Erkenntnissen aus der Naturwissenschaft. Und immer wieder bei Anton Zeilinger ist, den Quantenphysiker, und fragt, Anton, gibt schon was Neues? Ah ja, und wenn mir als erstes einfällt, dass man durch die Nähe zur Sonne dieses Granulare sieht, was gibt es denn da noch, was man bemerken kann, was man bei anderen Sternen nicht bemerkt, weil sie zu weit weg sind? Also was ein ganz auffälliges Zeichen ist auf der Sonne, sind die Sonnenflecken. Das sind große Regionen, die quasi dunkel erscheinen. Und die erscheinen dunkel, weil sie weniger heiß sind als die Umgebung. Auch noch heiß genug, aber halt ein bisschen weniger. Genug, genau. Das heißt, die Umgebung hat, Sonne hat ungefähr 6000 Grad, die Sonnenflecken dann nur 4000. Deswegen erscheinen sie viel dunkler als die Umgebung. Und hier haben wir es zu tun mit starken Konzentrationen von Magnetfeldern. Weswegen jetzt dieser Transport von Energie, den Sie schon erwähnt haben, durch diese Konvektionsströmung von innen nach außen unterbunden wird, weil es nicht so leicht quer zu den Magnetfeldern geht. Das heißt, da kommt weniger Energie von innen nach außen und deswegen strahlt die Sonne in diesen Regionen auch weniger ab. Und Energie, das wäre jetzt im Sinne Wärmeenergie oder Strahlungsenergie, aber keine Teilchen, die da jetzt herumfliegen. Nein, in dem Sinne Strahlungsenergie, so wie wir die Strahlung von der Sonne kriegen. Ja, das ist quasi Energie, die wir auf der Erde kriegen. Dass es hier schön warm ist und wir ein schönes Klima haben, kommt von der Sonne. Und die muss von der Sonne überzeugt werden, das passiert im Inneren. Und dann muss aber auch nach außen transportiert werden. Aber warum wäre das Magnetfeld abhängig? Warum spürt so eine Strahlungsenergie ein Magnetfeld? In den äußersten Schichten ist es so, dass die Energie letztlich dann durch die Materieströme transportiert wird. Also im Innern, ganz innen die Erzeugung, dann wird es durch hochenergetische Photonen transportiert und weiter außen wird es ineffizient und wir transportieren sie durch diese Konvektionsströmungen. Und das ist Wasserstoff oder Helium, oder? Die Sonne besteht großteils aus Wasserstoff, ungefähr 3/4 und der Rest großteils Helium. Mhm. Richtig. Und das ist aber so heiß, dass dieser Wasserstoff großteils ionisiert ist, das heißt im Wesentlichen Protonen und Elektronen. Mhm. Und in dem Fall, wenn wir ein Magnetfeld haben, dann können diese geladenen Teilchen sich eigentlich nur entlang des Magnetfeldes ungehindert ausbreiten. Ah, ja. Wenn ich jetzt aber Strömungen habe, die auch quer zum Magnetfeld gehen, dann unterbindet das Magnetfeld teils diese Strömungen. Mhm. Und das heißt, ich kann jetzt, das Plasma kann hier nicht so gut strömen wie in der Umgebung und deswegen kommt auch nicht so viel heißes Plasma von innen noch weiter außen, was dann als Strahlung abgegeben wird in den Weltraum. Und damit erscheint es dort ein bisschen dunkler, eben weil das Auge so gut auf Helligkeitsunterschiede trainiert ist, dass man das auch sofort sieht. Naja, relativ geringe Unterschiede in der Temperatur machen schon sehr große Unterschiede in der Helligkeit. Ach so. Ja? Also ein Körper, oder so im Spektrum, wie die Sonne, so ein idealer Körper, wir nennen es einen schwarzen Strahler, der quasi Optimalstrahlung abgibt, da hängt das ganz stark mit der Temperatur zusammen. Das heißt, 1000 oder 500 Kelvin weniger oder Grad Celsius, dann merkt man das schon deutlich, dass es eine andere Farbe auch ergibt. Gibt in dem Fall jetzt hauptsächlich mal die Helligkeit. Oder Farbe, die Helligkeit. Ah, okay. In dem Fall ist die Helligkeit, so weniger hell. Das meiste wird im Infrarot abgestrahlt. Das heißt, das meiste wird im Visuellen abgestrahlt. Ah, und also dort, wo unser Auge sieht, strahlt unsere Sonne meistens. Da kann man sich überlegen, ob das jetzt ein Zufall ist oder ob die Evolution das so gemacht hat, dass unser Auge genau dort am besten reagiert, wo die Sonne abstrahlt, ist im Visuellen und dann der nächstgrößte Teil im Infraroten. Mhm. Ah ja. Da war noch jetzt was dran. Aber sie strahlt auch Radiowellen ab. Ja. Also man kann die Sonne hören, also über Rundfunk, also jetzt, also über Radiowellen. Mhm. Röntgenstrahlung auch. Mhm. Aber so, UV-Strahlung. Antwort, genau. Im Prinzip über das ganze Spektrum ist von den hochenergetischen Bereichen wie Röntgenstrahlung, Ultraviolettstrahlung, Mikrowellen. Genau, keine Gammastrahlung. Gammastrahlung sehr, sehr weniger. Okay. Also es ist an sich ein kontinuierlicher Verlauf, aber der Großteil der Strahlung haben wir eigentlich im Visuellen und im Infraroten. Das ist ja, und jetzt muss man natürlich fragen, woher kommen dann diese Magnetfelder an diesen Stellen dann, die sichtbar werden, wo die Sonnenflecken sind? Diese Magnetfelder werden erzeugt im Inneren der Sonne. Und Magnetfelder kann ich immer erzeugen, wenn ich quasi wenn ich geladene Teilchen habe. Und ja. Die Sonne ist also so heiß, dass der Großteil wie Wasserstoff besteht halt nur aus einem Proton und Elektron. Mhm. Und wenn das dann quasi das Elektron vom Proton abgespalten ist, dann habe ich jetzt freie Protonen und freie Elektronen und kann über diese freien Ladungsträger letztlich Ströme erzeugen. Und Ströme können wir wieder Magnetfelder erzeugen. Aber das heißt, dass nicht alles wirr durcheinander sich bewegt, sondern irgendwie so konzertante Strömungen vorhanden sein müssten, wenn ihr ein spürbares Magnetfeld habt, weil sonst würde sich das ja alles ausgleichen auf nicht. Richtig, und das Konzertante kommt durch die Rotation der Sonne dazu. Ach. Die Sonne rotiert, wenn wir sie beobachten, ungefähr einmal in einem Monat um ihre eigene Achse. Das heißt, auch wenn wir Sonnenflecken haben, dann sehen wir die einmal uns zugewandt und dann auf der Rückseite der Sonne und dann wieder uns zugewandt. Einmal ungefähr. Im Monat? Genau. Ungefähr? Ungefähr einmal im Monat. Ist es Zufall, dass es auch so ein Monat ist, wie der Mond um uns? Oder gibt es da irgendeine eine gespenstische Verbindung mit irgendwelchen Kräften, Gezeitenkräften, die da gekoppelt sind? Das ist jetzt eher ein Zufall. Okay. Aber sie rotiert, weil es ja so… Ja? Ja, das Spannende der Sonne ist, dass sie nicht wie ein, die Sonne ist eine Gaskugel im Prinzip. Und sie rotiert jetzt nicht überall gleich schnell, sondern am Äquator schneller, als wenn man näher zu den Polen kommt. Und am dadurch, Äquator schneller, okay. Genau. Und dadurch wird jetzt, wenn ich ein Magnetfeld habe, das so über unsere Erde ist, so ein, quasi wie ein Stabmagnet, so ein bipolares Feld, dann wird das durch die Rotation mitgenommen von dem Plasma und wird dann langsam quasi aufgewickelt. Und dadurch, dass ich verschiedene Geschwindigkeiten habe, ist es dann Richtung Äquator hier stärker aufgewickelt und wenn es relativ stark wird, dann kann es von innen nach außen aufsteigen. Da kommen magnetische Effekte dazu, wie ein magnetischer Druck, der bewirkt, dass ich jetzt innerhalb von solchen Magnetfeldkonzentrationen weniger Gas habe, das mir jetzt wieder quasi leichter als die Umgebung und kann aufsteigen. Mhm. Und dort, wo das dann durch die Atmosphäre durchstößt, also durch die Oberfläche, sehen wir dann diese Sonnenflecken. Und die haben quasi einen Nordpol und einen Südpol im einfachsten Fall. Oft sind sie dann komplexer wegen der ganzen Materiebewegungen. Die Sonnenflecken? Gibt es da immer zwei? Vorne ist ein Fleck der Nordpol und hinten ist der Fleck der Südpol? Ist das so gemeint? An sich ist das so gemeint. Und es ist auf den beiden Halbkugeln der Sonne genau umgekehrt. Auf einer Seite ist Norden vorne, Süden hinten, auf der anderen genau umgekehrt. Und das dann ändert sich das auch alle 11 Jahre mit dem Zyklus, wird das Magnetfeld dann umgepolt. Langsam, langsam. Wenn ich jetzt vorne einen Sonnenflecken sehe, ich sehe die Rückseite nicht der Sonne. Ich sehe nur die Vorderseite, wenn ich hinschaue. Dann würde ich nach 15 Tagen den Partnerfleck sehen? Nein, da habe ich was falsch verstanden. Das war jetzt schlecht erklärt. Nein, es gibt einfach einen Sonnenfleck, also eine Gruppe besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, die quasi sich entlang des Äquators anordnen. Zwei Teile, zwei Sonnenflecken. Genau, einer allein ist selten. Einer allein ist selten, gibt es, aber meist bestehen sie aus zwei großen Teilen. Wie gesagt, im Allgemeinen um einiges komplex, aber zwei Teile, die man schon voneinander trennen kann, und einer hat quasi eine Nordpolarität und der andere Teil eine Südpolarität. Alles klar. Dass sie an einer Stelle kommen, die quasi Magnetfeldlinien von innen nach außen, und an der anderen Stelle treten sie von außen wieder nach innen zurück. Und da gibt es dann auch diese Ausbrüche, die Zeug in die Luft schmeißen, Luft sage ich jetzt einmal, ja, also in die Atmosphäre, also Protuberanzen, wo man dann einfach so Bilder auch hat, Flammen, die nach oben gehen und die aber auch wieder sehr schnell zurückgehen. Die gehen von Fleck zu Fleck, Partnerfleck. Die sind damit verbunden auch, das stimmt. Also diese Magnetfelder auf der Sonne, die sind verantwortlich für diese Ausbrüche, diese Massenausbrüche, die auch samt den Magnetfeldern passieren, und auch für die Strahlungsausbrüche. Ah, genau. Und Massenausbrüche heißt dann, da kommen Protonen und Elektronen wirklich raus aus der Sonne und werden dann auch Richtung Erde geschleudert, weil einfach so wuff, so wie ein Peitschenschlag irgendwie so Zeug rauspfeffert. Man kann sich eher vorstellen, fast wie so eine Wolke aus Gas, die samt dem Magnetfeld dann rausgeschleudert wird. So wenn es Grieskoch blubbert, so blub, also so ein aus einem Drachen ein Stoß aus seinen Nüstern. Das sind so viele Bilder. Es wird ein bisschen anders. Es sind oft schon Strukturen, die auf der Sonne vorhanden sind. Wenn wir die Sonne anschauen, was wir sehen, ist die Oberfläche der Sonne. Das heißt die Photosphäre. Kommt aus dem Griechischen für Lichtkugel, was wir sehen. Nur die Sonne auch noch äußere Schichten, wie die Korona, diesen Strahlenkranz, den man bei einer totalen Sonnenfinsternis sehen kann. Weil er auch leuchtet, aber er wird überleuchtet sonst von der Sonnenfläche. Genau. Und wenn die schwarz geschaltet ist, dann sieht man die Korona, also das, was auch leuchtet, aber es ist schwächer. Weil das Licht mindestens eine millionfach schwächer, das im Normalfall sehe ich es nicht, aber das ganze Licht, wenn der Mond quasi uns gerade das Licht von der Sonne, von der Photosphäre ausblendet, dann können wir diese Korona sehen. Und in der Korona gibt es Strukturen, bogenförmige Strukturen, die lange Zeit quasi stabil sind, die auch entlang der quasi das Gas ausleuchten, das Entladung der Magnetfeldlinien angeordnet ist. Und die können aber unter gewissen, und dazu gehören auch die Protuberanzen, die Sie erwähnt haben, die können auch lange auf der Sonne stabil sein, und da kann zwar durch Strömungen in der Materie, durch ein Magnetfeld, kann das instabil werden und dann aufbrechen. Und dann wird es in den interplanetaren Raum geschleudert und kann Geschwindigkeiten von Millionen Kilometern pro Stunde annehmen. Aber nie so schnell wie das Licht, 8 Minuten, sondern es dauert dann vielleicht einen Tag und dann ist es bei uns. Genau, die allerschnellsten sind am Tag bei uns, die gewöhnlicheren ungefähr 3 Tage. Und da ruft dann auch wer bei der Raumstation ISS an und sagt, Leute, da kommt Zeugs, geht's in einen geschützten Bereich der Raumstation? Für die Raumstation, was dort relevanter ist, sind die ganz hochenergetischen Teilchen. Auch von der Sonne? Auch von der Sonne, genau. Ich sage, es gibt im Wesentlichen gibt es 3 Effekte. Das eine ist der Strahlungsausbruch. Da kann auch hochenergetische Röntgen- und UV-Strahlung dabei sein. Das ist relevant. Das zweite sind diese Ausbrüche von Materiewolken, von Gaswolken von der Sonne samt dem Magnetfeld. Und das dritte sind dann ganz hochenergetische Teilchen, die dann quasi wie radioaktive Teilchenströme auf die zum Beispiel Raumstation treffen können. Und die sind schnell, oder? Die sind schnell, ja. Die sind nicht so schnell wie das Licht, aber die können innerhalb von einer halben Stunde auch schon vor Ort ankommen. Und kommen auch von der Sonne? Die kommen auch von der Sonne, genau. Und was macht die so schnell? Die Energie, die sie kriegen, die kommt aus dem Magnetfeld der Sonnenflecke. Aha. Das sind Ausbrüche, wo dann plötzlich Teilchen, wie ein enorm effizienter Teilchenbeschleuniger, das ist die Sonne auch, ein wunderschönes Labor, dass diese Teilchen dann beschleunigen kann, die dann je nachdem, an welchem Ort sich dieser Ausbruch befindet, auch Richtung Erde sich ausbreiten kann. Aber jetzt ist ja die Sonne überraschend stabil und gleichmäßig, wie sie leuchtet und wie sie ausbricht dann und wann. Da gibt es nicht arge Fluktuationen. Ich meine, unser geschätzter Vizekanzler hat gesagt, die Sonne wird immer wieder mal schwankt nicht. Stichwort Klimawandel, dass das eventuell ein Grund wäre, jetzt wird gerade die Sonne ein bisschen heißer. Genau, also die Gesamtstrahlung der Sonne, die schwankt kaum. Das entwickelt sich über Milliarden Jahre. Was wir beobachten, ist ein Aktivitätszyklus der Sonne. Es gibt alle 11 Jahre besonders viele Sonnenflecken und alle 11 Jahre, so wie jetzt, besonders wenig. Da ändert sich auch die Strahlung der Sonne ganz gering. Das ist ungefähr im Promillebereich. Wenn man das auf Temperaturen umrechnet, kommt man auf Schwankungen von ungefähr 0,1 Kelvin. Das heißt, diese Schwankungen der Sonne in diesem 11-Jahres-Rhythmus können nur ganz, ganz geringe Schwankungen in der Temperatur jetzt in Erdentfernung ausmachen. Die Ausbrüche, die wir zuerst besprochen haben, wie diese Strahlungsausbrüche und koronalen Massenauswürfe, die variieren stärker. Und das sind auch diese Ausbrüche, die dann unser Weltraumwetter, wie wir das heute nennen, beeinflussen können, weil das auf technologische Instrumente wie Satelliten einen Einfluss hat, auf unsere GPS-Satelliten auch ganz stark, oder auf die Kommunikationssysteme. Aber das hat mit der Klimaerwärmung nichts zu tun. Das sind weil es einfach zu wenig Energie wäre, dass man da irgendwas aufheizt, irgendwelche Weltmeere, weil da jetzt mehr im Schnitt kommt. Genau. Alles, was die aufheizen, sind ganz äußere Schichten der Atmosphäre, die sich dadurch ein bisschen ausdehnen. Und dadurch sind Satelliten auf Bahnen, wo die ein bisschen nach innen quasi sinken, weil jetzt da die Dichte größer ist. Aber das hat jetzt keinen Einfluss jetzt wirklich auf die Temperatur in Erdnähe. Aber das ist ja was mich sehr fasziniert bei der Sonne, dieses gleichmäßige Arbeiten, dieser Reaktor. Das ist doch eine super Geschichte. Der fährt dahin. Klar, mit Blubbern, Granular und Protuberanz und dann und wann ein bisschen stärker. Statistisch kann man das wahrscheinlich in einer Verteilung niederschlagen. Aber eigentlich fährt die dahin, bis halt eine andere Art von, bis Material fusioniert wurde und auf eine andere Art der Fusion umgestiegen wird oder der Strahlungsdruck sich ändert und plötzlich was umgeschaltet wird, wenn sie mehr Masse hätte, Supernova, oder wenn sie weniger Masse hat, zum was? Roter Riese? Nein. Roter Riese und Weißer Zwerg. Zum Roter Riesen, Weißer Zwerg. Aber das sind sehr stationäre Geschichten, da explodiert nicht ständig was. Das finde ich eigentlich cool. Ja, das stimmt. Es sind halt die Lebenskallen von Sternen, insbesondere solchen Sternen wie die Sonne, die jetzt ein ganz gewöhnlicher Stern ist. Nicht besonders klein, nicht besonders groß, aber so ganz schön in der Mitte verteilt. Das sind einfach sehr, sehr lange Zeitskallen. Das heißt, unsere Sonne wird bis jetzt ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt und wird noch einmal so alt werden. Ja? Das heißt, wir sprechen hier von Zeitskallen von 10 Milliarden Jahren, und das ist jetzt so Zeitskallen, auf denen wir Menschen oder Lebewesen existieren, enorm lang. Ja? Und das ist auch gut für uns, weil wir brauchen auch wenn wir jetzt quasi auf Leben auf anderen Planeten, Exoplaneten um andere Sterne suchen, dann suchen wir da auch bevorzugt bei Sternen, die so lange stationäre Entwicklungen haben. Wenn ich jetzt sehr massereiche Sterne nehme, da passiert viel, da gibt es riesige Ausbrüche, und das auf kurzen Skalen. Das ist unwahrscheinlich, weil ich dann nicht quasi wirklich lange Entwicklungszeitskalen habe, aber solche Sterne wie die Sonne, die sind da sehr dankbar. Für auch die Entwicklung von Leben auf Planeten, die sie umkreisen. Und insofern ja, also auf Zeitskalen, auf denen wir hinschauen, gibt es keine großen Änderungen. Weil wir sind ja auch super fein aufgelöst in der Zeit. Aber dann ist es doch wiederum verblüffend, dass es dann doch so eine Zeit Skala gibt auf der Sonne, wo man sehr wohl eben was sieht. Also einerseits diese Ausbrüche, andererseits eben diese Wanderung der Sonnenflecken, 30 Tage oder ein Monat rundherum oder eben dieser 11-jährige Zyklus. Und ich meine, da gibt es Phänomene, die sind uns, die doch Bewegung oder Prozesse zeigen. Das ist sehr, sehr schön, finde ich. Das stimmt, ja. Und also gesagt, der 11-jährige Aktivitätszyklus der Sonne, den kennt man jetzt eben seit den ersten Sonnenfleckenbeobachtungen. Galileo, genau. Mhm. Und auch Schwabe in Deutschland und auch andere Wissenschaftler gleichzeitig mit Entdeckung des Teleskops. Und hat es dann 200 Jahre später dann diesen Zyklus erstmals gesehen. Das ist eine recht fundamentale Zeitskala auf der Sonne, ist aber auch nicht ganz regelmäßig. Das kann auch 15 Jahre sein und dann gibt es auch wieder Perioden, wo das fast aussetzt. Aber wenn man sich jetzt unser Klima anschaut, das natürlich von der Sonne getrieben wird, ja, die Sonne ist der Motor des Ganzen, für das ist es zum Glück sehr stationär. Gibt es noch was, was man bei der Sonne sehen kann, weil man so nahe dran ist? Wir hatten jetzt die granulare Oberfläche, wir haben die Protuberanzen bzw. die Sonnenflecken und das wird man bei ferneren Sternen nicht sehen. Das kann man nicht direkt auflösen im Allgemeinen. Da hat man dann indirekte Beobachtungsmethoden, wie auch wenn ich jetzt Lichtkurven in unterschiedlichen Spektralbildern aufnehme, dann sehe ich große Variationen in der Helligkeit, dann kann ich auch rückschließen und zugleich auch Änderungen in der spektralen Energieverteilung, kann ich rückschließen, dass es hier auch Sternflecken gibt, die in dem Fall viel größer sind, sonst könnte ich sie auch gar nicht mit den Beobachtungsmethoden, die wir haben, wirklich rekonstruieren, aber man rekonstruiert sie auch zum Beispiel für andere Sterne. Ach so, das heißt, da geht schon was, also auch auf Entfernung. Genau, da geht schon was, aber das hat auch dann oft wieder das, was wir von der Sonne wissen, mal richtungsgebend, wonach man überhaupt schauen soll und auch wie man das dann in anderen Beobachtungen rekonstruieren kann. Gibt es sonst noch was von der Sonne kommt, was wir von ihr wissen? Also mir fällt noch ein, dass es doch sehr verblüffend ist, dass man weiß, woraus sie besteht, ohne dort gewesen zu sein. Weil einfach Spektrallinien fehlen, Fraunhofer-Linien, wo man sagen kann, okay, wenn ich mir das Licht von der Sonne anschaue und alle Farben, dann fehlen ganz bestimmte Farben. Das ist deswegen, weil es Wasserstoff oder Helium dort gibt. Warum verschwinden da eigentlich Farben? Müssten nicht genau die Farben besonders leuchten und sonst nichts? Wissen Sie da auch was drüber? Nee. Es gibt auch beides. Also das sind Spektrallinien. Die gehören in einem bestimmten Atom zu gewissen Übergängen der Energie zwischen den Energieniveaus von den Elektronen quasi in ihren Schalen in dem Atom. Und das heißt, da gehört immer eine ganz bestimmte Energie dazu. Und zur Energie, jede Energie entspricht einer bestimmten Wellenlänge. Und jetzt kann es so sein, dass ich, also an sich die Sonne strahlt in allen und anderen Sternen auch allen möglichen Wellenlängen. Es kann so sein, dass ich darüberliegende Schichten habe, wie in der Sonne auch, habe ich die Photosphäre, dann die Chromosphäre, dann die Corona. Dann kann es sein, dass darüberliegende Schichten einen Teil dieser Energie, weil bestimmte Energie absorbieren, quasi aufnehmen. Alles klar. Dann scheint dieser Teil aus dem Spektrum verschwunden zu sein. Und das sieht man dann als diese dunklen Fraunhofer-Linien, Absorptionslinien im Spektrum. Ah ja. Genau. Man kann aber auch, wenn man in einer Sonnenfinsternis dann reinschaut, wo das photosphärische Licht weggeblockt ist und dann sieht man die drüberliegende Chromosphäre, dann kann man die gleichen Linien auch jetzt in Strahlung, in Emission sehen. Ne? Ah ja. Weil da sehe ich nur mal diesen Teil, der von den höher liegenden Regionen abgestrahlt wird. Ich habe den schweren Verdacht, dass die Leute deswegen zu Sonnenfinsternissen weltweit reisen, damit sie genau sowas beobachten und nicht einfach zuschauen, dass die Sonne verschwindet, oder? Ja, das Interessante ist ja, dort zu sehen, was man sonst nicht sieht. Ja, eben. Der Meinung bin ich auch, ja. Ja, und sonst noch? Was gibt es sonst noch, was man bei der Sonne noch studieren kann, also erforschen kann, weil sie so nah ist? Jetzt haben wir doch schon vieles gehabt. Wie gesagt, man kann auch bei der Sonne dann im Magnetfelder quasi auch messen, aus dem Licht der Sonne raus und das auch räumlich aufgelöst. Es ist ja in der Astrophysik, Sonnenphysik und Astrophysik ist ja die generelle Fragestellung, wie kann ich Informationen vom Objekt kriegen, das ganz weit weg ist. Ah ja. Ja. Und alles, was wir kriegen, ist eigentlich das Licht. Ja? Das heißt, ja. Wir haben jetzt eigentlich, was wir messen, sind Photonen als Funktion der Zeit, des Ortes, der Energie und der Polarisation. Und das war es eigentlich auch schon. Und das heißt, aus diesen Informationen. Ein bisschen Teilchen, weil dann, so, also Protonen und Elektronen, wenn es damit daherkommt. Richtig, von der Sonne gibt es auch noch Teilchen, das stimmt. Aber das war es eigentlich schon. An sich war es das. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich die Physik und die Informationen so rekonstruieren mit dem Modell, die ich habe, dass ich daraus wirklich Rückschlüsse machen kann. Und wie Sie sagen, aus den Spektralien kann ich eben auf die Elemente schließen, auch die vorkommen, kann auch teils dann rausrechnen, zu welchen Anteilen sie vorkommen. Ja. Wie nahe waren wir denn schon, an der Sonne dran? Haben wir schon Zeug in die Sonne geschmissen, im Sinne von Satellit hingeschickt und der ist dann verglüht und verdampft? Oder haben wir was in der Umlaufbahn der Sonne? Aber das ist ja auch, wissen Sie da? Nein, in der Umlaufbahn der Sonne sind wir ja auch. Stimmt eigentlich, ja genau. Aber nicht so nah dran. Also Venus ist schon ein bisschen heißer und Merkur sowieso. Genau. Also wir haben jetzt im Moment, gibt es eine ganz spannende Mission. Das ist die Parker Solar Probe Mission von der NASA, die jetzt quasi erstmals so nahe zur Sonne fliegt, dass man sagen kann, sie fliegt in die äußeren Schichten der Sonne, in die äußeren Teile der Korona. Also die wird bis auf 10 Sonnenradien zur Sonne kommen. Und das ist extrem nahe, weil bislang gab es die Helios-Satelliten, das ist eine deutsche Satellitenmission, die ist ungefähr bis zur Merkurbahn nahe geflogen. Aber das heißt, jetzt kann man zum ersten Mal dann nicht wirklich sagen, dass man in der Korona, in der äußersten Schicht, wirklich vor Ort messen kann. Und das ist natürlich ganz spannend, weil die Korona ist eine spannende Schicht der Sonne, weil die ist viel, viel heißer als die Sonnenoberfläche. Sonnenoberfläche hat 6000 Grad und dann hat man in den 40ern festgestellt, dass die Korona, diese äußerste Schicht, hat Temperaturen von 1 bis 2 Millionen Grad. Aber die ist halt nicht sehr dicht. Das ist richtig. Aber es ist trotzdem sehr unlogisch, weil normalerweise, wenn ich von einem Objekt, das heißt, ich weiter weggehe, dann wird es kühler. Ist überraschend, ja. Genau. Und das hat, und das war recht spannend, weil man das gefunden hat, auch in Spektren von der Sonne, von der Sonnenfinsternis 1865, und wo man Spektrallinien beobachtet hat, die man nicht erklären hat können. Und hat auch dann auch das Element Coronium angenommen, weil man davor schon das Element Helium gefunden hatte bei einer Sonnenfinsternis. Also bestimmte Spektrallinien, die man nicht gekannt hat, hat dann gesehen, dass es ein Element, das passt schön ins Periodensystem, das wir noch nicht kennen. Das heißt auch Helium. Man dachte, dass es nur auf der Sonne gibt, hat es dann später auch auf der Erde gefunden. Und dann gab es noch weitere Spektrallinien. Dann hat man vermutet, es ist ein noch weiteres Element, hat es Coronium genannt. Und hat dann erst in den 1940er Jahren festgestellt, dass das Übergänge sind, die zu hochionisierten Eisenatomen gehören. Und hochionisiert heißt hohe Temperatur. Genau, das heißt, ein Eisen hat normalerweise 26 Elektronen und da hat man eine Linie gefunden, wo jetzt zu einem Eisenatom dazugehören, wo 13 von diesen Elektronen schon vom Atomverband rausgeschlagen waren. Und das kann ich nur machen, wenn ich so hohe Temperaturen, so hohe Energien habe, dass ich wirklich diese Elektronen alle aus dem Atomverband rausschlagen kann. Und dort wusste man, die Korona hat 1 Million Grad. Und das ist seitdem ein ungelöstes Problem in der Sonnenphysik. Was? Wie es zur Aufheizung der Korona kommt. Ach so. Welche Prozesse sind das? Ja? Weil das kann nicht mehr die Strahlung sein. Das muss irgendwie Energie, die aus dem Plasma bewegt und aus dem Magnetfeld kommt, das dann konvertiert wird, das dazu führt, dass die Korona aufgeheizt wird. Weil die Frage ist, wie kriege ich nämlich 13 Elektronen weg, ohne sehr viel Energie zu führen? Na, die Frage ist eher, ich brauche Energie. Der Punkt ist eher, ich brauche die Energie, um die rauszuschlagen. Ja. Und die Frage ist, wie ist diese Energie in die Corona gekommen? Ja? Und das wird als Temperatur dann quantifiziert, dass man sehr hohe kinetische Temperaturen hat. Das ist so die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen dann. Und weiß man schon was? Na, es gibt viele Modelle. Also einerseits, dass es Wellen sind, die eben in diesen Konvektionsbewegungen der Sonne angeregt werden und sich nach oben ausbreiten und ihre Energie abgeben. Oder dass es ganz, ganz viele kleine Ausbrüche sind, Strahlungsausbrüche, die so klein sind, dass wir sie nicht als Einzelelemente sehen, sondern nur als Hintergrund. Aha. Und das sind so die zwei Gruppen. Also ein Integral quasi, ein Aufsummieren von vielen kleinen. von vielen kleinen Effekten. Und David Parker soll der Probe sich einen großen Durchbruch machen. Was macht denn überhaupt Eisen dort? Wo kommt denn das wieder her? Das Eisen gibt es zu sehr geringen Anteilen in der Sonne, wie auch andere quasi schwere Elemente. In der Astrophysik heißt ja, alles, was nicht Wasserstoff oder Helium ist, wird den Metallen zugeordnet. Das ist uns aber, weil es einfach wenig schwere Elemente gibt. Aber die Sonne ist ja schon ein Stern quasi späterer Generation. Und entstanden aus Sternenstaub von richtig, anderen. Ja. Also da wurde schon was zusammengebacken. Richtig. Also fusioniert und Eisen auch. Wie ist das bei einer Supernova-Explosion? Wird das alles dann ins Universum geschleudert? Das wird alles ins Universum geschleudert. Und eben um schwere Elemente zu bilden, mussten die schon einerseits in Kernfusion im Inneren anderer Sterne mal gebildet werden, dass man nicht nur Wasserstoff zu Helium fusioniert, sondern auch dann auch zu schweren Elementen wie Eisen, bis zu Eisen geht's. Noch schwere Elemente, da muss man schon Energie zuführen. Das wäre zum Beispiel bei Supernova-Explosionen. Das heißt, da kann auch was noch Schweres entstehen. Genau. Ja, weil die Frage ist, woher kommt ein Uran auf unsere Erde? Das ist ja auch ein sehr schweres Atom, muss ja irgendwo entstanden sein. Genau, und das ist auch in früheren Sterngenerationen entstanden. Und das geht sich alles aus, 13,8 Milliarden Jahren seit dem Urknall? Das geht sich aus, weil die ganz, also desto schwerer ein Stern ist, desto schneller entwickelt er sich. Ja? Ach und so. Die haben dann noch 100 Millionen Jahre Lebenszeit. Und machen volle Kanne auf schöne richtig. Atome. Genau. Ah ja. Ja, also nahe dran an die Sonne, da wird man dann, die Ergebnisse werden gefunkt wie bisher und man muss jetzt schauen, dass das Ganze ziemlich hitzefest ist, damit das nicht zu einem Klumpen schmilzt, wenn ich dort bin. Ja, genau. Und rechnen also muss ich das auch gut können, damit ich weiß, an welche Stelle. Weil ich meine, die Frage ist immer, warum fallen wir nicht in die Sonne hinein, wenn die Schwerkraft so groß ist? Wir kreisen um sie herum. Ist es sehr instabil, dass ich die Flugbahn dann finde, dass ich mit meinem Satellit oder mit meinem Gefährt dann nicht gleich entweder am Merkur zerschelle oder in die Sonne erwische, also so quasi ein instabiles Gleichgewicht, oder ist es eher eine schöne Mulde, wo ich mich hinsetzen kann mit meinen Forschungsgeräten? Ja, zuerst ist schon die Frage, wie man dorthin kommt, weil da braucht man ja an sich sehr viel Energie, um jetzt einen Satelliten bis dorthin zu bringen. Wirklich? Weil das geht immer leicht, zur Sonne hin ist alles. Ach so. Ja, da muss man zuerst mal von der Erde weg. Weil zuerst bei uns dominiert immer die Anziehungskraft der Erde und um dort einmal wegzukommen, braucht man schon ziemlich viel Energie. Und wenn man dann jetzt auf direkten Bahnen steuert, ist das gar nicht so einfach. Ja, das, was man oft macht, ist, dass man dann solche Swing-By-Manöver macht. Also das Farkasol-Probe macht viele an der Venus. Ein Swing-By, wo es dann wieder quasi einen neuen Schwung kriegt, wo sich Energie von diesem Venus-Vorbeiflug aufnimmt. Und so steuert man langsam eine Bahn an, die immer näher an die Sonne kommt. Ja? Und dann quasi die größte Nähe wird dann ungefähr 8,5 Sonnenradien sein. Man macht so schrittweise immer wieder auf extrem elliptischen Bahnen, wo man dann wieder vorbeifliegt und dann immer näher kommt, in einem Orbit näher an die Sonnenoberfläche ran. Und dann wieder weiter weg und dann wieder nahe. Um sich von den Planeten zu lösen? Oder um eine schöne Umlaufbahn um die Sonne zu kriegen? Um eine Umlaufbahn um die Sonne zu kriegen, wo man relativ nahe rankommt, dann auch nicht die ganze Zeit nahe dran ist. Und verstehe. Es gibt Aufnahmen von der NASA, wie die Sonne klingt. Das klingt so wie eine Glocke irgendwie. Ich meine, alles, was schwingt, kann man in hörbare Geräusche irgendwie übersetzen. Ist da irgendwas Interessantes dran? Weil diese Geräusche, das Sonnen-Om wurde dann auch schnell, glaube ich, als Meme oder so von esoterischen Kreisen auch willkommen geheißen. Aber ich meine, klar schwingt immer irgendwo irgendwas. Wenn die Sonne rotiert, dann ist es eine Schwingungsfrequenz und das übersetze halt und spielt schneller ab und dann macht es Brumm. Ist es irgendwas Interessantes dabei an diesem Klang der Sonne? Kennen Sie es? Ich kenne den Klang der Sonne jetzt nicht. Ne? Ich weiß, ich kenne von einer Gruppe von Schweizer Astronomen, die mal die Radiosignale quasi in den urbanen Bereich transferiert haben, um das hörbar zu machen. Ja. Aber ich gebe Ihnen recht, also es gibt viele, alles was Wellen sind und Schwingungen, könnte ich letztlich umsetzen in andere Frequenzbereiche und dann hörbar machen. Mhm. Jetzt sage ich Ihnen was. Jetzt probieren wir dieses neue Podcaster-Mischpult aus, weil nämlich man über Bluetooth das Telefon verbinden kann. Kleinen Moment. Und dann kann ich Ihnen das vorspielen. Da gibt es dann auch eine Beschreibung, wie das gereinigt wurde, die Daten. Komplexe Bewegungen im Inneren der Sonne, solare Flares und koronale Massenausbrüche. Also praktisch, man kann hören, wie große Flüsse von Materie herumfließt. Aber ich meine, das ist eine Frage der Aufbereitung. Diese Sonifikation von Daten ist ja dann auch eine eigene Wissenschaft. Ja, ja, das stimmt. Alles klar. Gut. Sie sind ja, und jetzt kommen wir zu ihrer warum, wie ich zu Ihnen gekommen bin, ich war auf der Kanzelhöhe in Kärnten, in der Nähe von Villach, und da gibt's die Gerlitzen, also so ein Skigebiet und ein Sonnenhotel, und wenig höher dort oben gibt es ein Sonnenobservatorium. Mhm. Österreich hat ein Sonnenobservatorium und Sie sind die Leiterin dieses Observatoriums. Sie sind stationiert in Graz und betreuen praktisch von Graz aus, wahrscheinlich fahren Sie oft hin und her, dieses Observatorium. Ich war dann dort, gibt es eine wunderschöne Bibliothek, die super geeignet ist, Menschen aus der ganzen Welt zu Tagungen einzuladen. Warum brauchen wir in Österreich ein Sonnenobservatorium und warum weiß das keiner, dass wir das haben? Von Sonnenblick, dem Wetterobservatorium, spricht jeder. Ja, das sollte man vielleicht in die Gründungsgeschichte zurückgehen. Das Observatorium ist ja im Zweiten Weltkrieg gegründet worden von der deutschen Luftwaffe. Und das war in den frühen 40ern, und da hat man festgestellt, dass die Ausbrüche von der Sonne und diese Strahlungsausbrüche und Radiauswürfe einen großen Einfluss auf die Erde haben können. Damals insbesondere relevant der Einfluss auf den Funkverkehr. Und das war natürlich jetzt von strategisch hoher Wichtigkeit im Krieg, auch mit den Langstreckenraketen, mit der Kommunikation mit der Unterseebooten und mit den Truppen, die weit entfernt sind. Und da gab es dann einen deutschen Astrophysiker, Carlotto Kippenheuer, der sich dann hier beschäftigt hat, damit kann man den Funkverkehr quasi besser steuern, wenn wir besser wissen, wie die Bedingungen von der Sonne sind. Und dazu wurden dann 4 Sonnenobservatorien gegründet, darunter eines die Kanzelhöhe, quasi südlich vom Alpenkamm, und 3 in Deutschland. Das war letztlich eine Zugspitze, Freiburg im Breisgau, das Schauinsland und der Wendelstein. Und es wurde dann im Rahmen des Krieges wurden die dann aufgebaut und wurden aber nie voll, also waren schon in Betrieb, aber wurden nie voll funktionsfähig, um dann wirklich bessere Vorhersagen für den Funkverkehr zu treffen. Und es ist dann nach dem Krieg an die Universität Graz gekommen, und da hat man dann begonnen, verstärkt auch wirklich Sonnenforschung jetzt ohne Kontext des Krieges auch zu betreiben. Interessanterweise ist es jetzt ja mittlerweile wieder ein ganz aktuelles Thema. Früher hat es geheißen, die solarterrestrischen Beziehungen. Heute fassen wir an das Thema Weltraumwetter, weil wir auch durch die modernen Technologien und hier insbesondere auch durch Technologien, die über Satelliten funktionieren und auch die ganzen Kommunikationswege sehr anfällig sind auf Störungen von der Sonne wieder. Und da gibt es jetzt auch ganze Programme von der ESA, von der NASA, von vielen Weltraumbehörden, dass man quasi auch die Sonne besser, unter Anführungszeichen, überwacht, die Ausbrüche, dass man sie besser physikalisch versteht, um sie letzten Endes dann hoffentlich irgendwann auch besser voraussagen zu können. Und da spielt das Observatorium Kanzelhöhe jetzt auch Europa und weltweit eigentlich eine ganz zentrale Rolle, weil es jetzt eigentlich im Rahmen der im ESA-Weltraumwetterprogramm die Hauptstation ist zur Untersuchung der Sonnenausbrüche vom Erdboden aus. Es gibt natürlich Untersuchungen auch von Satelliten, aber hier ist die Kanzel eigentlich das zentrale Observatorium in Europa, das ist von der Erde aus diese Beobachtungen macht. Wir machen automatische Erkennungen von diesen Ausbrüchen, haben auch ein System entwickelt, sodass auch automatisch jetzt Warnungen, E-Mails verschickt werden, sobald das in den Echtzeitbeobachtungen detektiert wird. Und es braucht ja auch nicht viel, also ein, zwei, drei Personen, die die Geräte warten. Die Geräte werden wahrscheinlich vollautomatisch aufzeichnen und verbunden sein mit jedem beliebigen Ort. Und was mich verblüfft hat, war eine sehr interessante Beschreibung von Werner Pötzi, glaube ich. Werner, ja. Der dort einer der Mitarbeiter ist, dass er täglich doch hinaufgeht und die Sonnenflecken zeichnet. Und ich habe ihn gefragt, warum er das macht, und er sagt, wir machen das, um ein trotzdem, also aller automatischer Systeme, dass wir ein Gefühl für die Sonne erhalten. Das habe ich sehr nett gefunden. Ich meine, es gibt mehr als nett, also gibt es schon gute Gründe. Es gibt schon gute Gründe, ja, das schaut natürlich teils anachronistisch aus, wenn man jetzt wirklich quasi das Bild projiziert und die Sonnenflecken abzeichnet, weil natürlich werden die auch mit CCD-Kameras aufgenommen und das machen wir auch. Nur der Punkt ist dass die Sonnenfleckenzahl, das ist unser wichtigstes Maß zur Bestimmung der Sonnenaktivität und die gibt es jetzt eben seit ungefähr 400 Jahren, die wird genau auf diese Weise ermittelt, dass man quasi diese Sonnenfleckenzeichnungen hat, dann genau überprüft, wie viele Sonnenfleckengruppen gibt es, wie viele Einzelflecken gibt es, wie sind die atmosphärischen Bedingungen vor Ort am Ort der Beobachtungen, wie groß ist das Teleskop. Das wird gesammelt von vielen Observatorien. Mittlerweile ist eben die zentrale Stelle, das sammelt das Royal Observatory in Brüssel und wird dann gemittelt. Und das ist unsere wichtigste homogene Zeitserie, die auch unter anderem jetzt für Klimaforschung auch relevant ist. Wenn man sagt, wie schauen die Änderungen auf der Sonne aus? Wie steht das in Beziehung mit Klimamodellen? Und wenn man das jetzt ändert auf ganz andere Beobachtungsbedingungen, wie elektronische, größere Teleskope, dann ist es möglich, dass man hier einen Sprung in diesen Beobachtungsserien hat. Weswegen man das immer noch, und das macht nicht nur die Kanzlerin, auch andere Sonnenobservatoren, dass man das auch parallel noch mit dieser alten Methode mitlaufen lässt, um hier nicht zu einer Diskontinuität in diesen Langzeitbeobachtungen zu kommen. Das ist echt schlüssig. Ich habe das ein bisschen auch erlebt mit Erdbebenwarnungen, historische Erdbebenwarnungen, die können so diese verschiedenen Skalen, die es gibt, immer dann doch gut abgleichen, mit zu berichten, bin ich beim Erdbeben aus dem Bett gefallen? Oder haben die Schränke gewackelt oder waren Risse am Gebäude bemerkbar? Und nach diesen Berichten sucht man, da kann man eben auch eben verschiedenartige Beobachtungen miteinander in Verbindung Bezug bringen. Setzen, ne? Ah ja, genau. Ja, sowas wünscht man sich auch, haben wir in der letzten physikalischen Soiree gehört oder in der vorletzten, für Insektenforschung. Und das gibt es eben auch nicht. Also Stationen, in denen man kontinuierlich an einem Ort Insekten misst oder zählt. Also Wetterstationen gibt es ja, aber nicht da. Genau. Und das wird ja oft, sag ich mal, unterschätzt in der Wissenschaft. Wir brauchen natürlich, es ist toll, immer auch bessere Geräte und bessere Beobachtungen und neue Methoden, wie auch jetzt mit Parker Solar Probe oder ESA Solar Orbiter, wirklich tollen Satellitenmissionen. Aber zugleich brauchen wir auch die Kontinuität von Langzeitbeobachtungen, um das Objekt, das Untersuchen voll zu verstehen. Und das ist oft der Trend, dass man dann nur auf das Modernste geht und die Langzeitbeobachtungen, die sind natürlich dann auch mühsam, weil eben lange Zeit reiten, aber die sind auch zugleich sehr, sehr wichtig in Kombination mit den anderen Beobachtungsdaten. Wie ist das mit der Sonne? Weiß man schon alles? Na, ich hoffe nicht. Nein, man weiß nicht alles. Was würde man gerne wissen noch? Man würde zum Beispiel gerne wissen, wie die Corona unter Anführungszeichen geheizt wird. Ja, genau, das haben wir angesprochen. Man würde gerne verstehen, wie der Sonnenwind beschleunigt wird. Das Ganze hängt zusammen. Wenn man von der Sonne einen permanenten Strom an Teilchen die die Sonne verlässt. Das ist eigentlich die äußerste Schicht der Sonne, die Corona, ist keine stationäre Schicht, sondern die Sonne expandiert permanent. Ja? Wird von unten nachgeliefert und expandiert und macht so auch unsere Heliosphäre aus und letztlich schützt sie uns auch gegenüber dem Einfluss, teils jetzt von kosmischer Strahlung, die von anderen Sternen und Supernova-Explosionen kommt. Ja? Das macht eine ganz große Schicht quasi um unser Planetensystem herum. Und es passiert auch über diesen Sonnenwind, der auch das Magnetfeld der Sonne dann mit rausträgt. Und wie der genau beschleunigt wird, und das hängt mit der Heizung der Corona zusammen, weil beides bedeutet, dass man Energie in die Corona bringt und dann auch damit Materie quasi nach außen treiben kann. Und beschleunigt wieder innen und dann wieder nicht mehr weiter beschleunigt? Oder beschleunigt sich der selbst auch noch auf seinem Flug? Auf dem Flug, so über so 10, 20 Sonnenradien, wird er beschleunigt. Und das sind wir jetzt auch dort, wo Parker Solar Probe wirklich vor Ort dann, davon gehe ich aus, revolutionäre Messungen liefern wird. Mhm. Und die ESA hat ja eine andere Mission, Sol Orbiter, die wird im nächsten Jahr starten. Das ist auch ganz spannend, da sind wir auch bei einem Instrument beteiligt, beim Röntgenteleskop. Und das Besondere von Sol Orbiter ist, dass es einerseits auch relativ nahe zur Sonne fliegt, ungefähr bis zur Merkurbahn, dass es dann die Sonne auch ein bisschen außerhalb der Ekliptikbahn beobachtet, sodass wir auch auf die Pole der Sonne schauen können. Also das Sonnensystem ein bisschen von oben quasi reinschauen. Genau, weil das Interessante ist, das Magnetfeld der Sonne ist ganz wichtig, die polaren Felder. Ja? Ja. Und jetzt haben wir immer ganz schlechten Blick auf die polaren Felder, weil die quasi oben und unten sind, wo wir das nicht gut messen können. Und da erwartet man sich auch mal tiefer Einblick, um wirklich zu sehen, wie entwickelt sich auch das Magnetfeld an den Polen. Und das Dritte ist, dass Sol Orbiter eine gute Mischung hat aus Instrumenten, die in situ messen, also wirklich vor Ort, die Eigenschaften, plus Kameras, die wirklich schöne Abbilder in unterschiedlichen Wellenlängen machen, sodass wir die Phänomene, wie wir sie sehen, mit denen, was wir dann vor Ort messen, in Beziehung setzen können. Weil das kann Parker Solar Probe kaum. Das ist so nah dran, dass es dort so heiß ist, dass ich quasi nicht jetzt einfach eine Kamera hinstellen kann, weil die wird auch relativ schnell kaputt durch das viele Licht. Und zum anderen ist es auch ganz schwierig, dadurch, dass es so weit weg ist, die Daten dann zur Erde zu senden. Aber Ihre Arbeit besteht dann, Ihre wissenschaftliche Arbeit, einerseits diese Experimente zu planen und dann mit Hilfe begabter Menschen zu bauen, aber dann letztlich in Datenanalysen. Richtig, ja. Der Großteil der Wissenschaft besteht in dem Falle die Analyse von Daten, wie man sie euch optimal kombinieren kann und auch wie man die relevanten physikalischen Informationen aus den Daten rauskriegen kann. Das passiert auch oft in Bezugnahme auf Modelle oder auch in Bezugnahme auf bestimmte Hypothesen natürlich, die man schon hat. Mhm. Bei den Fruchtfliegenforschern ist das immer, die zählen immer, ob tot oder lebendig. Und dann jede wissenschaftliche Frage endet in einer bestimmten Anzahl toter Fruchtfliegen. Und da muss man ständig zählen, wie viel da jetzt ums Leben gekommen sind. Das ist auch, finde ich, ganz interessant. Ja, wenn ich denke, wir haben doch einen Kreis gezogen, oder? Mhm. Haben wir was Wichtiges, Wesentliches auslassen? Also warum fasziniert Sie das vielleicht? Wie sind Sie dazu geworden? Wie kommt man dazu, Sonnenphysikerin in dem Fall zu werden? Ja, mich haben die Sterne interessiert und die Astronomie und die Astrophysik. Und so habe ich dann ein Astronomiestudium begonnen und habe dann während des Studiums eigentlich über die Sonnenphysik erfahren. Und damals gab es auch eine ganz spannende Satellitenmission von der ESA, SOHO, die immer noch fliegt. Mhm. Die erstens wirklich ganz schöne, hochaufgelöste Bilder von der Sonne geliefert hat, wo man diese Ausbrüche dann in so großem Detail sehen hat können. Und das hat mich schon sehr fasziniert, dass man das, was man studiert, auch wirklich gut beobachten kann und dadurch auch recht viel Physik damit machen kann. Ne? Weil desto mehr Beobachtungsmaterial ich habe, desto tiefer kann ich eigentlich dann in physikalischen Fragestellungen gehen. Und ich kann auch sagen, meine Beobachtungsdaten schränken mir meinen Modellrahmen dann auch stärker ein. Und das hat mich fasziniert. Und was heißt Physik machen? Also wie ich meine, wenn ich ein Pendel schwingen lasse und die Zeit stoppe, dann mache ich auch Physik. Wenn ich am Papier berechne, nach welcher Abhängigkeit die Schwingungsdauer sich mit der Pendellänge entwickelt, mache ich auch Physik. Und in diesem Fall ist es vielschichtig, oder? Eben die angesprochene Datenanalyse, die Planung von eigentlich Argumentationsketten. Es sind Argumentationsketten und es sind auch, welche physikalischen Parameter kann ich aus meinen Beobachtungen rauskriegen. Es ist ein Unterschied, sehe ich einfach eine Lichtkurve in einem bestimmten Wellenlängenband und die ändert sich halt. Oder kann ich die Daten so kombinieren, dass ich dann errechnen kann, wie sich hier die Temperatur von einem bestimmten Phänomen ändert oder die Dichte, wie der Energieinhalt im ganzen Phänomen ist. Also das ist, was ich jetzt mit Physik meine, dass man eigentlich wirklich physikalische Parameter versucht zu extrahieren aus den Beobachtungsdaten, die an sich ja nicht unbedingt direkte physikalische Parameter sind, weil ich sie nicht messen kann. Ich kann es nicht vor Ort normalerweise bei einem Stern messen, wie heiß ist er, wie dicht ist er, wie stark ist das Magnetfeld, wie ändert sich das. Genau. Ja. Ja. Die Physik. Ja, und diese Änderungen auch. Also Änderungen dürften wesentlich sein in der Physik. Also alles, was gleichmäßig daher, na gut, ich muss ja praktisch einzelne Elemente variieren einerseits, damit ich etwas lesen kann. Andererseits muss ich Variationen erklären können. Eben wenn Sonnenwind beschleunigt wird, brauche ich einen Grund und den Grund muss ich suchen. Und die Modelle dazu erstellen und dann berechnen und dann versuchen, das mit den Beobachtungsdaten zu vergleichen, ob das im Einklang steht oder auch nicht. Ich finde, Physik ist die Suche nach der schönsten Geschichte. Und die Geschichte kann vielfältig formuliert werden, also einerseits durch Worte, andererseits vielleicht auch durch Bilder, Gleichungen möglicherweise. Aber ich meine, man sucht ja doch Zusammenhänge letztlich. Also keine einzelnen Bruchstücke, sondern die Verbindungen dazwischen. Genau, das ist das Spannende. Und die Vorhersage, genau. Dass ich weiß, okay, unter diesen Bedingungen wird morgen es besser sein, dem GPS-System nicht so ganz zu trauen oder die Satelliten ein bisschen weiter nach draußen zu bringen. Richtig, weil man verstehen kann, wie es logisch von einem zum anderen kommt, kann ich auch den Schritt dann zur Voraussage machen. Und als es vor dem Ersten und der Zweiten Weltkrieg Nordlicht gab in Österreich und alle sich vom Krieg gefürchtet haben wegen dieses Zeichens, hätten Sie das damals schon gewusst aufgrund des Weltraumwetterberichts. Nordlicht bei uns kaum, oder? Nicht wirklich. Kaum gab es aber. Das letzte Mal, glaube ich, 2003 im Oktober. Da gab es extrem starke Ausbrüche von der Sonne, wo man sie auch dann in Österreich sehen konnte. Aber das muss halt außerhalb der Stadt sein. Also nicht so viel Licht herum. Ich habe es nicht gesehen, leider. Ja. Aber ich habe am nächsten Tag dann einige Artikel gesehen, wo Menschen das auf schön dunklen Gebieten, wirklich auch in der Nähe von Graz, wo wir Lichter beobachtet haben. Und auch natürlich dann in Finnland irgendwo im Norden. Dann sowieso, genau. Aber in Österreich ist es eben sehr untypisch. Da braucht man sehr starke Ausbrüche, die dann wirklich bis zu so niedrigen Breiten sich sichtbar werden. Astrid Veronik, vielen Dank für das Gespräch. Sie haben uns eingeführt in oder entführt zur Sonne und wieder retour. Und das vom Studio aus in Wien, im Funkhaus. Dankeschön. Gut. Ja, ich sage Dankeschön. War mein Vergnügen. Und das war die physikalische Soiree Nummer 239. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.